نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث في مسألة النية مرة أخرى. أما معنى كتابة الحسنات والسيئات، إما أن يكون المعنى بمعنى أن الله كتب الحسنات والسيئات في اللوح المحفوظ، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وكل صغير وكبير مستطر، أي أن الحسنات والسيئات مكتوبة في اللوح المحفوظ. المعنى الثاني، الكتابة للحسنات والسيئات هي بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، وحسب ما يقتضيه عدله وفضله، أي كتابة لاحقة، يعني إما كتابة سابقة في اللوح المحفوظ، وإما كتابة لاحقة، أن الإنسان الذي يعمله يكتب عليه، الملائكة تكتب. فمن هم بحسنة، من هم بشيء خير ولم يعمله كتبه الله سبحانه وتعالى له حسنة. طيب، قد يسأل سائل ويقول: هذا الرجل لم يعمل ورغم ذلك يحصل له هذا الأجر؟ الجواب على ذلك بارك الله فيكم أن فضل الله سبحانه وتعالى واسع، والهم هنا هو فعل القلب، وباعتبار أنه عمل بقلبه عملا أجير عليه، أي يؤجر على هذه النية التي نواها في العمل. أما العمل ما قام به، أما العمل هو ما قام به، ما يأخذ أجر العمل، وإنما يأخذ أجر الحسنة الكاملة، هي الحسنة التي يعني الله سبحانه وتعالى يأجره على هذه النية. فإذا عمل الخير الذي نواه، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة ثم يضاعفها إلى 10 أمثالها، ثم إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا كله مبني على الإخلاص. إنسان هم بحسنة، نوى حسنة، مثلا أنت نويت اليوم تقوم الليل وبعدين رحت نمت ما قمت الليل، فإن شاء الله تؤجر على نيتك. أما إذا قمت الليل فالله سبحانه وتعالى يكتبها لك حسنات ويضاعفها لك أضعافا كثيرة. هذا لفضل الله سبحانه وتعالى الواسع سبحانه وتعالى. Alles Lob gebührt Allah, dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen. Und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen gibt, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, salawatullahi wa salamu alayhi. Der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, Ridwanullah alayhima, erzählte, dass der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala von seinem Herrn, dem Gesegneten und Erhabenen, berichtete, dass Allah gesagt hat, Allah hat die guten und die schlechten Taten niedergeschrieben. Dann erklärte er dies: Wer etwas Gutes beabsichtigt und es nicht durchführt oder durchführen könnte, dem hat Allah dies bei sich als volle gute Tat angerechnet. Hat er es oder geschrieben, Entschuldigung, Allah subhanahu wa ta'ala schreibt ihm eine volle gute Tat. Hat diese Person es durchgeführt, dann rechnet Allah subhanahu wa ta'ala ihm dies bei sich als 10 gute Taten bis zu 700-fachten und bis zum Vielfachen davon an. Und wer etwas Schlechtes beabsichtigt, es aber nicht durchführt hat, dem wird dies als voll gute Tat bei Allah angerechnet. Hat er das Schlechte getan, dann wird für ihn nur eine schlechte Tat geschrieben. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles geschrieben. Und das Schreiben hier, das ist entweder in der geschützten Tafel, Al-Lawh al-Mahfuz, oder das ist nachdem die Person das macht, weil die Engel schreiben. Und beides ist das gleiche eigentlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala schon alles geschrieben hat, in der geschützten, oder schreiben ließ, in der geschützten Tafel. Und die Engel schreiben, was wir von Taten begehen. Und dieses Hadith hat mit der Absicht zu tun. Und das ist ein Qudsi-Hadith. Al-Hadith al-Qudsi, das ist ein Hadith, in dem der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah sagt. Und das ist Wort und Sinn von Allah. Wort und Sinn. Passt auf, weil manche diesen Fehler gemacht haben, die sagen nur, Sinn ist das von Allah und Wort vom Propheten. Das stimmt nicht. Wenn der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, Allah sagt, dann ist das Wort und Sinn von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ist allgroß und er ist barmherzig, subhanahu wa ta'ala, Alabama. Und er gibt ohne Ende, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er eine Gabe geben will, dann kann keiner verhindern. Und das ist eine Gabe von seinen großen Gaben. Beabsichtigst du etwas Gutes und du machst das nicht, dann wirst du dafür belohnt. Ja, okay, aber ich habe das nicht gemacht und trotzdem bekomme ich die Belohnung? Natürlich. Weil du mit deinem Herzen etwas Gutes beabsichtigt hast, das bedeutet, dein Herz hat eine Tat angefangen und du wirst auch für die Taten des Herzens belohnt oder bestraft. Und deshalb bekommst du hier den Lohn für diese Tat des Herzens und das ist die gute Absicht. Du bekommst eine volle gute Tat geschrieben. Machst du das, was gut ist, dann bekommst du 10 gute Taten, mal 700, mal vervielfach. Und das Allah subhanahu, das gibt Allah subhanahu wa ta'ala ohne Ende. Du willst zum Beispiel in der Nacht heute beten. Und du hast beabsichtigt, heute in der Nacht zu beten. Du kehrst nach Hause zurück, du betest nicht, du schläfst. Dann bekommst du dafür eine gute Tat. Für die Absicht deines Herzens, für die Tat deines Herzens. Nicht jetzt die gute Tat, dass du zum Beispiel gebetet hast, weil du nicht gebetet hast. Wenn du das durchführst, dann bekommst du 700 Mal und mehr von Allah subhanahu wa ta'ala als Belohnung. Man könnte die Frage stellen natürlich, wie ist das zu verstehen? Du machst etwas nicht und Allah gibt dir diese große Gabe? Natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala allgnädig, barmherzig, allgroßzügig ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und er gibt, wem er will, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und er weiß genau, subhanahu wa ta'ala, dass du Gutes machen wolltest oder schlecht machen wolltest. ثم قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. رجل هم أن يسرق نوى أن يسرق أو أن يفعل شيء حرام ولكنه أدركه خوف الله سبحانه وتعالى فقال أعوذ بالله أنا ما أعمل ذلك يعني وقف ما يعمل هذا نوى هو فيكتب له أجر لأنه ترك السوء وترك السوء كذلك صدق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعين الرجل على دابته أو تحمل معه شيء على دابته صدقة أن تقول كلمة خير صدقة أن تبتسم في وجه أخيك صدقة قال يا رسول الله إذا ما كان عندي تقول سبحان الله صدقة قال له ما عندي شيء أعمل قال له أن تكف عن الأذى صدقة يعني ما عندك شيء تعمله تكف عن الأذى تكف عن الشر تأخذ حسنة فذلك هنا هم بسيئة نوى سيئة والهم انتبهوا يا أخوة الهم شيء أعلى من مجرد الفكرة الإنسان أول شيء تحصل له فكرة في رأسه بعدين هذه الفكرة تتطور إلى أن تصير عزيمة وهم ونية ثم تصبح فعلا فهو الذي ينوي الشر وما يعمله يؤجر على ذلك فإن عمله تكتب عليه فقط سيئة واحدة بحسب العمل الذي عمله يعني بحسب الحرام الذي قام به وهذا الحديث فيه دليل على اعتبار النية وأن النية قد توصل صاحبها إلى الخير الحديث الذي نتكلم عنه أما إذا انتبهوا الآن رجل نوى الشر ولم يعمله فهنا يجب أن نفصل بين رجل نوى الشر ولم يعمله مخافة لله وهو قادر ورجل منع من هذا العمل وهو يتألم في صدره يريد هذا العمل فهذا تكتب عليه سيئة يكتب عليه إثم الفاعل والدليل على ذلك إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل ما بال المقتول يا رسول الله قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه ولكن منع من قتل أخيه أخوه قتله قبله ولكن الاثنين في النار ليش؟ لأنه كان حريص على ذلك فنميز يا أخو إن رجل مثلا أراد يشرب خمر أو أراد يسرق وهو في الطريق أو وهو هكذا ينوي النية هذه قال أعوذ بالله وترك فهذا يؤجر رجل ذهب ليسرق فواجد الشرطة أمام البيت فرجع ولكن يتحسر على السرقة ويريدها لسه فيؤثم على نيته ليس على الفعل وانتبهوا لهذا، لأن بعض أهل العلم يقول في كلامهم، يقول إذا نوى شرا ولم يفعل هذا الشر ما عليه شيء، لا له حسنة ولا عليه سيئة، هذا في حال ترك وما تحسر. أما إذا تحسر ولسه في قلبه مثل هذا الأمر فيؤثم على النية، لأنه عمل قلب. والدليل كما ذكرنا القاتل مقتول في النار، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wenn man aber etwas Schlechtes beabsichtigt hat und da hat man das nicht durchgeführt, dann bekommt man dafür auch Hasana. Eine Person will zum Beispiel klauen, stehlen. Und diese Person dann sagt: A'udhu billah, wieso stehle ich? Ich mache das nicht mehr. Im Herzen verlässt er diese Sache. Der will das nicht mehr. Diese Person bekommt ein Hasana, bekommt ein guter Tat, dass diese Person das Schlechte verlassen hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala großzügig ist, allgnädig, weil diese Person das für Allah subhanahu wa ta'ala das verlassen hat. Wenn jemand aber etwas Schlechtes beabsichtigt und da macht man das Schlechte, dann bekommt man eine schlechte Tat. Das hängt von der Tat ab. Wie groß ist diese Sünde, dann bekommt man auch Sünden dafür. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen zwei Personen. Eine Person beabsichtigt Schlechtes. Und diese Person, die wird verhindert vom Schlechten, aber die Person hat noch im Herzen: Wenn ich konnte oder wenn ich könnte, dann werde ich das tun. Diese Person bekommt für seine Niyya schlechte Tat. Die Tat des Herzens wird für ihn Schlechtes geschrieben. Und der Beweis dafür ist das Hadith, was wir schon gehabt haben. Und zwar, wenn ein Muslim gegen seinen Bruder kämpft, beide sind in der Hölle. Die Sahaba haben gefragt, der Getötete haben wir verstanden, aber derjenige, der getötet hat, wieso? Der getötet hat, der geht in die Hölle. Das haben wir verstanden. Aber der Getötete, der Opfer, wieso? Der hat gesagt, ja, der versuchte seinen Bruder auch zu töten, der hat beabsichtigt seinen Bruder zu töten, aber der andere war schneller. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen, wir müssen unterscheiden, weil manche Gelehrten sagen, wenn jemand etwas Schlechtes beabsichtigt und da hat man das nicht getan, dann bekommt man eine gute Tat. Und wenn man verhindert ist und er hat das nicht getan, dann bekommt man gar nicht schlecht. Weder gut noch schlecht. Aber hier müssen wir das, barakallahu fikum, begrenzen. Und sage ich jetzt, wir müssen das genau bestimmen, indem wir sagen, diese Person wurde verhindert und die will das nicht mehr tun. Aber wenn eine Person sagt, ach, wenn ich machen kann, eine Person will ein Haus knacken und er geht und er sieht die Polizei dort. Und deshalb hat er Angst, er geht weg. Aber im Herzen hat noch die Absicht, dass er das Haus sozusagen stehlen, was im Haus ist, stehlen will. Diese Person wird für diese Nia, weil die Tat des Herzens schlecht ist, eine schlechte Tat bekommen. Weil diese Person das nicht wegen Allah verlassen hat, sondern der wurde verhindert. Und deshalb, barakallahu fikum, detailliert musste man hier erklären. Eine Person beabsichtigt Schlechtes, der macht das nicht wegen Allah, bekommt ein Hasana. Der macht das, bekommt eine schlechte Tat, eine Sayyi'a. Der wird verhindert, dann sehen wir. Wurde er verhindert? Und dann hat er gesagt, Alhamdulillah, ich wurde verhindert. Und ich mache das nicht, dann bekommt er eine gute Tat. Oder bei manchen Gelehrten, die sagen, der bekommt weder gut noch schlecht. Aber der wurde verhindert. Und der sozusagen, der sehnt sich noch danach, der will diese schlechte Tat begehen, dann bekommt er für seine Niyya Schlechtes. Und dieses Hadith ist Beweis, dass die Niyya zählt. Dass die Niyya zählt, barakallahu fikum, in allen Taten, was wir haben. Das ist unser Hadith für heute. Und dieses Hadith haben wir schon erklärt. Ich habe das vor ein paar Unterrichten erklärt, dieses Hadith detailliert. Als wir auch das Hadith erwähnt haben, und zwar mit der Person, die Wissen hat und die Geld hat und der spendet für sein Wissen, und eine Person, der hat Wissen, aber der hat kein Geld, und der sagt, hätte ich das, dann hätte ich das Gleiche gemacht, bekommen beide den gleichen Ajr. Und zwei Personen, eine Person, der macht mit seinem Geld Schlechtes, und der andere sagt, hätte ich dieses Geld, werde ich das Schlechte tun wie diese Person, dann sind sie beide in der gleichen sozusagen Niveau vom Schlechten. Dieses Hadith und andere Hadithe, die beweisen, dass alles zählt. Das wird Herzen und Taten. Deine Handlungen, die äußerlich sind, und deine Taten, die innerlich sind, das zählt alles. Das wird, der Muslim ist angesprochen, innerlich und äußerlich. هذا الحديث تكلمنا عليه فيما سبق لما شرحنا بارك الله فيكم حديث كذلك الناس اثنان او الناس اربع رجل عنده علم وينفق ومال وينفق من ماله على علمه ورجل عنده علم وما عنده مال يقول يا لو كان عندي مثل الذي عنده لفعلت نفس الشيء فهما في الأجر سواء ورجل والعياذ بالله ينفق ماله في الحرام ورجل آخر ما عنده مال يقول لو كان لي مال لو فعلته مثله فهم في الوزر سواء لما تكلمنا عن هذا الحديث فإذا النية دورها عظيم والمسلم محاسب على ظاهره وباطنه ظاهره وباطنه الظاهر الأعمال التي يقوم بها والباطن بالنسبة لنواه ونواياه وأعمال القلب إن شاء الله الدرس القادم سنتكلم عن الحديث الأخير في هذا الباب حتى نبدأ بالباب الذي بعده وهو باب التوبة يعني إن شاء الله الدرس القادم سيكون الحديث الأخير في باب النية والإخلاص وإن شاء الله بعد ما ننتهي سنراجع كل الأحاديث التي تكلمنا عليها فأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم Das nächste Mal إن شاء الله machen wir das letzte Hadith in diesem Kapitel بارك الله فيكم und dann machen wir eine Wiederholung für die ganzen Hadithe die sind bei mir 13 bei euch sind das 12 Bei euch sind das 12, bei mir sind das 13. Und heute, inshallah, sind wir so mit durch, weil wir ein Hadith jedes Mal oder maximal zwei Hadithe nehmen. Das andere Hadith ist sehr lang. Wenn wir anfangen, dann brauchen wir viel Zeit und ich möchte nicht, dass wir übertreiben. Naam. كمان يقول مثلا راح الشيء مثلا ما شافه ليش ما يقول هاي نعمه من الله يعني انه والله منع شيء يعني هذا ما شفته اذا فعل هذا ياخذ اجر مثل قصه سيدنا يوسف خلاص الله ما حبوا لي اسجن ما حبوا لي منهم يعني فهمني يعني في فرق هلا انت مثلا تريد واحد عفوا ليس انت واحد يريد يزني والعياذ بالله ويذهب لبيت الزنا فلما يصل هناك يشوف بيت الزنا مغلق فينظر هكذا يقول الحمد لله الله ابعد عني فهذا يؤجر فهم؟ أما يذهب يشوفه مغلق شو يقول؟ انتبه يذهب يشوفه مغلق يقول مغلق der Bruder sagt ich meine ist das keine Gabe wenn man zum Schlechten geht und dann wird man verhindert natürlich und das Beispiel ist zum Beispiel jemand will والعياذ بالله Schlechtes tun Unzucht begehen und er geht zu diesem Haus wo die schlechten Frauen sind. Der geht dahin, der sieht das geschlossen. Sagt, Alhamdulillah, das ist geschlossen. Alhamdulillah, Allah hat mich geschützt. Diese Person bekommt dafür Ajr dann. Aber eine Person geht dahin und sagt, ach, das ist geschlossen. Naja, aber trotzdem. Diese Person bekommt weder noch. Aber, wenn er noch im Herzen hat, das ist geschlossen, ach, wenn das offen ist, dann komme ich nochmal. Diese Person bekommt eine Sünde. Diese drei Möglichkeiten voneinander trennen, barakallahu fikum. Und wir müssen unterscheiden zwischen schlecht oder gut für die Niyya, schlecht oder gut für die Tat. Schlecht, gut für Niyya, schlecht, gut für Tat. Wir reden jetzt für die Niyya, wir reden nicht von Taten. يجب أن تميز بين إثم الإثم والحسنة بالنسبة للنية، السيئة والحسنة للنية، والسيئة والحسنة على الفعل، في عمل وفي نية، في فرق بينهم. هنا نتكلم عن نية. كما إذا مرض العبد أو سافر فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر صحيحا مقيما. شرحنا المرة الماضية لما تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا أن المعنى المتعود على شيء يكتب له حتى العمل، أما اللي ما كان معتاد عليه النية. بارك الله فيكم. في هذا أو خان حديث شون اكليت فو بار unterrichten und zwar das war mit demjenigen der krank wird oder der auf der Reise ist. Allah schreibt ihm seinen Lohn, als ob diese Person nicht auf der Reise ist und nicht krank ist, als gesund und anwesend. Natürlich, das ist eine Gabe von Allah. Deshalb die Frage, wieso gibt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Ajr? Natürlich, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß. Allah weiß, wenn du eine Million Jahre leben würdest, dass du gut oder schlecht machst. Und deshalb Allah gibt dir so. Oder gibt dir schlecht oder gut in diesem Zusammenhang. Weil Allah alles weiß, subhanahu. طيب, في شيء ثاني؟ Haben die Brüder und Schwestern im Internet Frage zum Thema? Nein. طيب. قتلت لي يبغى يقتل له قاتل ومقتل في النار. كيف هذا اللي يبغى يدفع لنفسه؟ هذا تكلمنا عليه. نيتو بيقتل هذا. هذا أمر ثاني. هذا أمر ثاني. لما واحد يدخل عليك على بيتك وبده يقتلك. وأنت تدافع عنك وتقتله هو يأخذ الإثم. الإثم الاثنين. هذا غير. أما في ال... نحن نتكلم على غير شيء. أتكلم على الشيء فما فهمتش. على هذاك الشيء. على نيتو خلص. إيه نعم كله على نيته يخلص. لا اللي قلت لك السيف اللي جمعت السيف كل. إيه كله على نيته إن شاء الله. الزوج هذاك على نيته يخلص. يا شنيل. يد ساقش دي شنيل دستيم إن شاء الله. Das wirst du jetzt so schnell. Nee, nee. Der muss schnell. Wir müssen schnell sein. Das machen wir schnell, inshallah. Naja, leider. Ich war nicht schneller. Ich war nicht schneller. Wir sollten ihn schnell machen. يا طب خير ان شاء الله. باي فيستا wenn man euch etwas hören lassen will, wie ist das bei Vista? Wie ist das bei Vista? Wenn man Mikrofon ausschalten will. Wie ist das, wenn eine Tat begangen wurde und dann bereut man, kriegt man Hasana oder schlechte Tat? Natürlich Hasana. Die Tauba ist an sich selbst Hasana. Die Tauba ist an sich selbst Hasana. Ja, du kannst mich anschreiben. والرفعة والتمكين في الأرض بشرها على الإيمان لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك إن شاء الله. يعني إيه رحوا خلاص من يلحق بالكفار عامة الله عمدك أشهدنا تأستغفر الكتب فيكم كده بكرة خلاص باي روي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زواجه فرأيت مشارقها وغربها قبل الثنتين حاضر. وقال صلى الله عليه وسلم: اليوم الدرس. والآن ترجع جزيرة العرب لتكون مروجا وأنهارا وتتصحر المناطق الأخرى. إنما هذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: فأبشر يا عبد الله واعلم أنك إن كنت على الحق وين اللي كانت تسمع أبو الحسين ومن المنصور قلت له أنا ما راح أتعلم خابرته له فما اقدر تاتي الجماعة. قال انا دبر نفسي قال لي بيب بيب هو دبر حاله يحمل اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلون على غير علم الا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم انا بعملهم so good. سحفظك ذابك إن عيش سحفظك ذابك إن دم مفيد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا فزوق إن قال مفيد وذهاب الدسم الشام قولي ماذا الدسم الشام manche von ihnen haben ihr Vernunft und ihr Verstand, wenn sie was hätten, verloren. Und deshalb, sie schießen jetzt gegen den Islam, egal wie. Sie wollen den Islam militärisch vernichten oder wirtschaftlich vernichten oder kulturell vernichten, gesellschaftlich vernichten. Sie haben alles versucht und sie versuchen noch alles. Wir sehen dann, manche von ihnen können nicht mehr halten. Das bedeutet, sie haben diese außer Kontrolle gefochten jetzt. Sie haben die Kontrolle verloren und deshalb haben sie angefangen, jetzt den Propheten auch zu beschimpfen. Der Prophet ist es dafür beschimpft, dass es für sie Meinungsfreiheit. Aber dass ein König oder ein Präsident oder eine Schauspielerin oder ein Sängerin oder Sänger beschimpft wird, das ist Volksverhetzung und das ist gegen Verfassung und gegen Gesetz. Dass man die Muslime als Terroristen bezeichnet und der Islam als Terrorismus bezeichnet, das ist kein Problem. Aber, dass die Muslime sich verteidigen und sagen, das stimmt nicht, dann sind die Muslime schlecht und die sind Fundamentalisten, Extremisten und so weiter. Und das kennen wir alle, da braucht man hier nicht viel zu erzählen, aber das ist alles Erinnerung, damit wir wach werden und damit wir verstehen, warum tun diese Leute diese Aktionen? Und was meinen sie damit? Sie meinen damit, sie wollen die Muslime nicht. Wir wollen keinen Islam auf der ganzen Welt. Koste, was es wolle. Wenn die Muslime dann ihren Kopf nach oben zeigen, das muss man kämpfen. Und die Muslime dürfen nicht sagen, wir sind Muslime. Das ist gewollt von Iyadu Billah. Aber die werden das nicht schaffen. Als die Kreuzritter damals, als die Blutbäder in den muslimischen Ländern verrichtet haben und die kamen mit ihren Schwertern und mit ihrem Kreuz und die wollten die Muslime, die haben gesagt, im Namen Gottes, im Namen des Kreuzes kamen sie zu uns. Die haben die Muslime geschlachtet und dann haben die Städte eingenommen von den Muslimen. Die Muslime müssen sich verteidigen, aber heute darfst du dich auch nicht verteidigen. Das nicht. Wenn du dich verteidigst, dann bist du Terrorist. Aber wenn die anderen dich töten, dann ist er Friedensmacher. Logisch. Verstandvoll. Und das ist, wenn man Hass predigt und wenn man Hass im Herzen gegen den Islam hat. Kamen. Und die haben die Städte von den Muslimen eingenommen. Die Muslime haben sich verteidigt. Und manche Städte waren von den Kreuzrittern. Die waren so geschützt, dass die Muslime das nicht einnehmen könnten. Dann haben die Kreuzritter angefangen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschimpfen, unseren Propheten zu beschimpfen. Das hat nicht lange gedauert. Die Muslime haben den Sieg von Allah bekommen. Deshalb sagen die Gelehrten, wenn die Kuffar anfangen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschimpfen, heißt das, dass der Sieg, dass die Befreiung bald geworden ist. Und das ist normalerweise. Weil normalerweise im politischen System sowas nicht machen darf. Aber weil sie keine Möglichkeit mehr haben, dann fangen sie an jetzt rechts und links zu schießen, ohne zu denken mehr. Und sie zeigen ihre Gesichter, die Teufelgesichter, was sie haben, werden jetzt gezeigt. Sie haben versucht, den Islam militärisch zu vernichten. Sie könnten das nicht machen. Wirtschaftlich konnten sie das nicht machen. Sie zahlen. In manchen Ländern heute zahlen sie 7.000 Euro. Und bei manchen Ländern 10.000 Euro, wenn du den Islam verlässt. Und die Muslime verlassen ihre Religion nicht. Und aber umgekehrt, die Leute nehmen den Islam an. Und sie wollen mehr den Islam praktizieren. Und das macht ihnen hier. Das macht ihnen ein Problem. Wieso kommen die Leute zum Islam? Und warum kommen Jugendliche zum Islam und die Leute kehren in die Moscheen zurück, deshalb wollen sie keine Moscheen. Und wollen sie nicht alle natürlich, ich sage nochmal, nicht alle von Kuffar sind so, die schaffen es nicht. Sie beschimpfen den Propheten. Sie sind alle zusammengekommen gegen den Islam. Manche Leute sagen, was, schau mal, wie die Leute es nicht erlebt, dass sie sterben und unseren Glauben, weil der Prophet Mohammed soll selber uns das erzählt hat. Dass die Leute so gegen uns werden. Die töten die Muslime und sowas. Schau mal, wir hören jeden Tag. Wir hören jeden Tag, wie die Muslime getötet werden. Keiner sagt was. Ihr Plan war so. Islam, Terrorismus, Muslime, Terroristen, ein Terrorist hat keine Rechte, deshalb können wir mit ihm alles tun, was wir wollen. Und schaut mal jetzt, was passiert. Die töten die Muslime, keiner sagt was. Keiner sagt, wieso tötet ihr diese Leute, wieso tötet ihr Kinder und Frauen, wieso marschiert ihr in Länder, die friedlich sind, was haben diese Leute getan? Ehrlich, wenn die haben was getan, die sagen, leider, oh, Muhammad Rasulullah. Und die unterstützen mit ihren Plänen, die unterstützen diese Gruppierungen, diese Sekten, die den Islam schlecht darstellen. Oder manche, die heißen Mufti. Die werden unterstützt, damit sie falsche Sachen vom Islam erzählen. Und die anderen sagen, ihr seid jetzt gut. Dann auch zu fahren. Verlass deine Religion wegen Geld nicht. Du wirst verlieren. Verlass deine Religion wegen Frauen oder wegen Begierden nicht. Du wirst verlieren. Weil am letzten Tag keiner dir helfen kann, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Barmherzigkeit schenkt. Und wenn du deine Religion verlässt, dann hast du alles verloren. Sabbatalafikum, diese Sachen, die sind uns bekannt. Und die sind Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit gesagt hat. Wir kommen jetzt mit einer neuen Sache. Der Prophet hat Aisha geheiratet mit 9 Jahren. Wieso kann er ein Kind heiraten? Das stimmt nicht. Aisha war kein Kind. Aisha war kein Kind. Die war eine volle Frau. Aber diese Leute wollen die Vernunft, Verstand verloren haben. Die wollen etwas heute mit etwas von 1000 vorher 400 Jahren vergleichen. Geht das? Können wir heute mit von 1400 Jahren vergleichen? Das geht nicht. Wissenschaftlich geht nicht. Und verstandmäßig geht nicht. Früher, mit 2 Jahren, könnte ein Kind reden. Mit 4 Jahren war ein Kind wie heute 12-Jähriger. Heute ist das anders geworden. Ist es heute anders geworden? Auch Maria. Maria, Ruslan Maria. Wie alt war die, als sie Jesus zur Welt gebracht hat? Sie war 11. Wie alt waren die Königinnen von ihnen, die geheiratet haben? Die waren 12. Das war vor 100 Jahren und vor 50 Jahren. Die waren 12 und 13 Jahre. Die haben geheiratet. Aber die Zeiten ändern sich. Aber diese Leute, weil sie so dämlich und dumm sind, die solche Behauptungen stellen, die vergleichen etwas vor 1400 Jahren mit heutiger Zeit. Mit 9 Jahren, mit 6 Jahren war Aisha schon eine volle Frau. Und mit 9 Jahren war sie eine volle Frau, die heiraten kann. Und Allah hat Aisha ausgewählt, dass sie die Frau vom Propheten wird, in Dunya und im Paradies. Aisha ist die Frau vom Propheten, in Dunya und im Paradies. Deshalb, dieser Vorwurf ist ein Vorwurf, was mit Lügen verbunden ist und was mit Verstandlosigkeit verbunden ist. Aber diese Leute wollen nur den Islam schlecht darstellen. Wir Muslime, wir müssen Geduld zeigen, wir müssen uns besinnen und wir müssen etwas wissen. Das alles, was sie tun, wurde schon getan. Die kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, wir glauben, wenn du uns einen Fluss, einen Brunnen von der Erde bringst. Wir glauben, wenn du ein Haus im Himmel uns zeigst, oder wenn du in den Himmel aufsteigst, und du steigst im Himmel auf, dann bringst du uns ein Buch. Wir lesen das, dann glauben wir dir auch nicht. Und die vertrauen dir dann. Die haben gesagt, Dichter, verrückt, und so weiter. Aber der Islam ist geblieben und geblieben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nach Medina ausgewandert. Dann kam Suraqa ibn Malik hinter ihm. Und Suraqa ibn Malik wollte den Propheten sozusagen fangen, damit er 100 Kamele bekommt von den Quraysh. Der Prophet sagte, Suraqa, kehre zurück und du wirst die Armreifen von Kisra bekommen. Der Kron von Kisra, die Armreifen von Kisra wirst du bekommen. Subhanallah, einmal geht weg von Mekka und er sagt ihm, du wirst die Armreifen von dem sozusagen größten König der Welt, das war da das Gestehen. Da brauchen wir nicht viel uns Sorgen zu machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah hat seinen Propheten gesandt, damit diese Religion die anderen bezwingt, wenn sie auch, wenn die Götzenanbeter und Diener nicht wollen und wenn sie das hassen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat mir die Erde gehen lassen und ich habe Territorium von Muslimen, von Islam gesehen. Und das, die Muslime werden das erreichen, was Allah subhanahu wa ta'ala mir gezeigt hat. Und der Prophet sagte, diese Religion wird wie ein Tag und Nacht sein. Und das wird in jedes Haus reinkommen. Jedes Haus reinkommen. Mit Stolz für die Gläubigen und Erniedrigung gegen die Feinde Allahs. Und wenn wir das hören, dann wissen wir genau, egal was diese Leute machen, der Islam ist da. Und das wird da bleiben, aber wir müssen etwas vor Allah tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, gib dieser Umma, dieser Nation die frohe Botschaft. Sie werden in diesem Leben, der Ruf wird erhöht. Und sie werden die Verwaltung und Sachverwalter werden, wenn sie diese Religion praktizieren. Wenn du das praktizierst, dann machst du das. Aber wenn du haram begehst und schlecht machst und wenn du die Religion verlässt, dann hast du alles verloren. Sabarakallahu, machen wir uns keine Sorgen, aber wir machen uns Sorgen um uns selbst. Was haben wir für unsere Religion gemacht? Praktizieren wir den Islam richtig oder nicht? Was tun wir für diese Religion? Sind wir Leute, die den Islam lieben und für den Islam Gutes tun? Oder sind wir Leute, die in diesem Plan eindringen und die machen auch den Ruf des Islam kaputt? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute schützen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen das Beste geben. Allahumma salli ala nabiyyina wa ala bayna qulubina wa ala subul salam wa najina min al-dhulumati ila an-nur. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma ansur al-islam wa a'izz al-muslimin. Allahumma thabbitna ala qasdi al-kitab wa sunnati ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna بكتابك متمسكين وعلى سنة نبيك سائرين. اللهم اجعلنا من المتقين حقا، من المؤمنين حقا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. استقيموا واعتدلوا، حاذوا من المناكب والاقدام، ولا تتركوا فرجة للشيطان. سواء لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، الكتف بالكتف والكعب بالكعب يستوي الصف. سواء لا تختلفوا. Schulter zu Schulter, Knöchel zu Knöchel wird die Reihe gerade.